SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 22. von 25 Folgen des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Im Juli 1924 hat Leo Perutz mit der ersten Novelle seines Romans begonnen, doch dann legte er sie wieder beiseite und schrieb stattdessen seinen Roman »Wohin rollst du, Äpfelchen«, der in der Berliner Illustrierten vorabgedruckt wurde und Millionen Leser erreichte. 1936 brachte er den schwedischen Reiter in Österreich heraus, der deutsche Buchmarkt war schon für ihn verloren und er selbst im palästinensischen Exil, abgeschnitten von der europäischen Kultur, die ihm Anregung und Material für seine Romane geliefert hatte. Erst 1943 nahm Perutz die Arbeit an »Nachts unter der steinernen Brücke« wieder auf und schrieb zwei Jahre später an Freunde: »Es fehlen nur zwei kleine Geschichten, mit denen ich mich herumschlage. Sie sind notwendig, um den Zusammenhang des Ganzen herzustellen. Das heißt, um aus einem Dutzend Alt-Prag-Novellen den Roman von Mordechai Meisel und Rudolf II. Zu machen.« Es dauerte dann noch 6 Jahre, bis die beiden fehlenden Novellen vollendet waren. »Das verzehrte Lichtlein« ist die erste davon. Es liest Felix von Manteuffel. Das verzehrte Lichtlein. Es war immer schon spät am Abend, wenn der Philipp Lang in dem Haus auf dem Dreibrunnenplatz erschien, wo ihn der Mendel, des Mordechai Meißel vertrauter Diener, erwartete, um ihn die Treppe hinauf zu seinem Herrn zu führen. Tagsüber war dieses Haus voll von Menschen und ihrem geräuschvollen Treiben. Kaufleute aus aller Herren Länder kamen, um dem Mordechai Meißel ihre Aufwartung zu machen und ihm ihre Waren anzubieten. Sammet, Marderfelle, Hutschnüre, goldene Borten, Gewürze aus Asien, Zucker, Indigo und Aloe von den Inseln der Neuen Welt. Ergraute Schreiber saßen an den mit Papieren bedeckten Tischen, entwarfen Briefe und Verträge oder fertigten Rechnungen aus. Junge Männer, die aus Wien, aus Amsterdam, aus Hamburg oder aus Danzig gekommen waren, um im Hause des Mordechai Meißel die Kaufmannschaft zu erlernen, liefen mit der Feder hinter dem Ohr geschäftig hin und her oder saßen über die Papiere gebeugt, von denen sie Abschriften zu machen hatten. Böhmische Edelleute, die gegen einen Schuldschein Geld aufzunehmen begehrten, wurden ungehalten, wenn man sie warten ließ, und klagten einander, wie schlecht die Ernte gewesen sei, und mit der Rinder- und Schafszucht sei heutigen Tags auch nichts zu gewinnen. Wenn man nur könnte wie die Juden Geld herleihen und Zinsen nehmen, dann ließe es sich leben, denn Zinsen nehmen, das sei für den Juden die Egge und der Pflug. Eilige Boten brachten Briefe aus dem Posthaus. Einer von den Schreibern rief nach Siegellack, der andere nach einer frisch gespitzten Feder, und im Hof unter den Arkaden saßen schwatzend, biertrinkend und die Beine von sich streckend Fuhrleute, die viele Tage unterwegs gewesen waren. Die ließen es sich jetzt gut gehen und sahen zu, wie die schweren Ballen und Kisten und Fässer von ihrem Wagen abgeladen wurden und in den Magazinen verschwanden. Und zwischen den Fuhrleuten, den Pferden und den Lastträgern trieb sich fröhlich kläffend, aufwartend und wedelnd der kleine Pudelhund des Mordechai Meißel umher. Des Abends war Stille. Die Schreiber, die Lehrjungen und die Bedienten hatten das Haus verlassen, und nur der Mendel blieb bisweilen, wenn der Herr des Hauses seiner bedurfte, und schlief in der Dachkammer. Auch heute war er geblieben, denn er hatte dem Meißel und dem Philipp Lang des Nachts bei Tische aufzuwarten. Der Mordechai Meißel hatte an diesem Tag Abrechnungen, die von dem Bankhaus Taxera in Hamburg gekommen waren, durchgesehen und seinen Schreibern etliche Briefe diktiert. Er hatte des Kaisers Hofkamerad, den edelgeborenen Herrn Jan Slowski von Slowitsch, empfangen, der ihn bat, ihm für die Rückzahlung eines Darlehens von 800 Goldgulden in Geduld noch einige Zeit zu lassen. Er hatte die Berichte seiner Agenten, die aus Mailand, aus Augsburg, aus Marseille und aus Nizhny Novgorod gekommen waren, angehört und sich dann früher als sonst in seine Wohnstube zurückgezogen. Dorthin brachte ihm der Mendel nach der Abendsuppe einen Aufguss von Eibisch, Schlüsselblumen und Leinsamen. Denn das Brustübel, an dem der Mordechai Meißel seit Jahren litt, hatte nach einem betrügerischen Stillstand zu einem neuen Angriff ausgeholt. Das Fieber und das stechende Husten kamen in immer kürzeren Intervallen über ihn, und manchmal wurde der Hustenanfall so heftig, dass es ihm finster vor den Augen wurde. Indes er Schluck für Schluck den heißen Kräuteraufguss trank, versuchte er, da er nicht untätig bleiben konnte, in dem Buche des Don Isaac Abarbanel zu lesen, das die Blicke Gottes genannt ist. Doch es wollte ihm nicht gelingen, die Gedanken dieses hochberühmten Mannes zu erfassen. Der Sinn der Worte erschloss sich ihm nicht. Und so legte er, ermüdet und enttäuscht, das Buch aus der Hand und gab sich den Gedanken hin, die in den Stunden der Einsamkeit über ihn kamen und immer die gleichen waren. Wenn Gott mir einen Sohn geschenkt hätte, einen Sohn zu haben, den man auf der Welt zurücklässt, ich hätte ihn in der Weisheit und in der Lehre auferziehen lassen. Wie ein aufgebrochener Granatapfel wäre er gewesen, voll Wissen. Ihm hätte es keine Mühe gemacht, in dem Buche des Abarbanel zu lesen. Ein Deuter dunkler Worte wäre er geworden. Der Hauch seines Atems wäre Weisheit und Erkenntnis gewesen. Gott hat es nicht gewollt. Kinderlos gehe ich dahin. Fremden hinterlasse ich mein Gut. Ist mein Unglück im Plan der göttlichen Weisheit notwendig gewesen, um eines anderen Mannes Glück zu begründen? Wer weiß es? Wer kann es sagen? Der Meerestiefe gleich ist Gottes Recht. Er stand auf. Seine Gedanken gingen ihren alten Weg, von seinem ungeborenen Sohn glitten sie zu seiner Frau, die schon so lange gestorben war. Aus einem Schrein, der an der Wand stand, holte er ein aus Rosenholz geschnitztes Kästchen hervor. Darin lag aufbewahrt, was ihr in ihrem Leben lieb gewesen war. Es war nicht viel. Kleine Dinge, geringe Dinge. Bunte Vogelfedern, ein verblasstes Seidenband, eine Spielkarte, die ihr einmal in die Hände gekommen war, verwelkte Rosenblätter, die, wenn man sie berührte, in Staub zerfielen. Ein silbernes Messerchen, das war zerbrochen. Ein Stein, der geädert und wie eines Menschen Hand geformt war. Eine Bernsteinkugel, eine Glaskugel und etwas, was dereinst der bunte Flügel eines Schmetterlings gewesen war. All dies betrachtete der Mordechai Meißel nachdenklich. Er hatte das Kästchen seit Jahren nicht in den Händen gehabt. Er seufzte und verschloss es und stellte es in den Schrein zurück. Was es enthielt, erschien ihm so unverständlich, so rätselhaft, so schwer zu deuten, wie es die dunklen und geheimnisschweren Worte in dem Buch des Don Isaac Abarbanel waren. Er hatte es so beschlossen. Und so musste es geschehen, sagte er zu sich. Er hat sie in das ewige Glück genommen. Und ich? Der Gedanken und Wünsche sind viele in den Herzen der Menschen. Doch nur der Ratschluss Gottes besteht. Wir saßen, und es war wie alle Tage. Ich sprach den Segen über das Brot, und sie wartete mir beim Essen auf. Und dann? Nachts. Wen rief sie in ihrer Todesnot, dass er ihr helfen sollt? Eines fremden Mannes, eines Christen Namen. Sie hat den römischen Kaiser einmal, ein einziges Mal gesehen, damals, als er durch die Altstadt in das Judenquartier ritt. Und die Ältesten und die Räte erwarteten ihn, die Trompeter bliesen und der hohe Rabbi hielt die Tora in den Händen. Ihre Stimme. Dieser Schrei in der Todesnot, »Rudolphe, hilf!« War er es, den sie so rief? War es ein anderer, von dem ich nichts weiß? Weh mir, ich werde es nie erfahren. Der Husten kam über ihn und er presste sein Tüchlein an den Mund. Die Türe öffnete sich und der Mendel steckte besorgt den Kopf in die Stube. Der Mordechai Meißel gab ihm ein Zeichen, es sei nichts und er bedürfe seiner nicht. Seine Gedanken nahmen eine andere Richtung. Mit dem römischen Kaiser war er nun in seinen Kommerzis heimlich verbunden. Seine Geschäfte waren auch des Kaisers Geschäfte. Des Kaisers Hofkammerrat, der heute bei ihm vorgesprochen hatte, ahnte nicht, dass er seinem Kaiser Monat um Monat Zinsen zahlte. Und wie keinen anderen Juden je zuvor hatte ihn, den Mordechai Meißel, der Kaiser mit Rechten, Vorrechten, Freiheiten und Dignitäten begnadet. Wir, Rudolf der Andere, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser und König von Böhmen, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, haben beschlossen, unseren getreuen Juden, den Mordechai Meißel, so begannen die Schutz- und Privilegienbriefe. Kein Gericht durfte seine Person oder sein Gut antasten. Keine Gerichtsperson hatte Zutritt in sein Haus, solange er lebte. Lief eine Anklage gegen ihn, so musste sie vor den Kaiser gebracht werden. Die Silberausfuhr aus dem Königreich war ihm übertragen. Er allein war befugt, Personen des Herren- und Ritterstandes, wie auch den Klöstern, Stiften und Abteien, gegen einen Schuldschein Geld zu leihen. Im ganzen Römischen Reich durfte er sich frei bewegen und Handel treiben, und wie ein großer Herr oder Prälat war er auf seinen Reisen vom Kutscher- und Pferdezoll befreit. Und der Philipp Lang hatte mehr als einmal angedeutet, der Kaiser trage sich mit dem Gedanken, seinen getreuen Juden, den Mordechai Meißel, in den böhmischen Ritterstand zu erheben. Er wiederum hatte dem Philipp Lang, dem vertrauten Boten des Kaisers, alle Vierteljahr Rechnung über das Eingenommene und Verausgabte abgelegt und ihm pünktlich auf den Tag des Kaisers Anteil am Gewinn überreicht. Starb er, dann fiel die Hälfte von allem, was er an Geld und Gut hinterließ, dem Kaiser zu. Wartete der Kaiser auf seinen Tod? Wollte er lieber die Hauptsumme erlangen, als alle Vierteljahre den Gewinn? Eine Handvoll, das macht den Löwen nicht satt, hatte der Philipp Lang bisweilen, wenn er das Geld nahm, mit einem Achselzucken gesagt. Eine Handvoll. 4 versiegelte Beutel mit Gold lagen auf dem Tisch und dazu 3 Anweisungen auf zusammen 40.000 Reichstaler, 2 von ihnen auf der Frankfurter Messe zahlbar und die 3. auf der Leipziger Neujahrsmesse, die auch die Kalte Messe genannt wurde. Denn ein Vierteljahr war um, und in dieser Nacht kam der Philipp Lang, um die Abrechnung zu erhalten und des Kaisers Geld in Empfang zu nehmen. Gold zu gewinnen, ging es dem Meißel durch den Sinn. Das war für andere eine große und oft vergebliche Mühe und Plage. Viele setzten ihr Leben darein und verloren es. Ihm war es immer nur ein Spiel gewesen. Sein Leben lang war das Gold hinter ihm hergelaufen, hatte ihn umbuhlt und umworben, war, wenn er es von sich stieß, wiedergekommen. Manchmal wurde er seines Glückes müde. Ja, zuweilen wurde das Gold ein Gegenstand der Furcht für ihn. Es bedrängte ihn. Es wollte sein Eigen werden und keinem anderen dienen, und wenn es sein Eigen geworden war, dann blieb es nicht in den Kästen und Truhen, dann lief es als sein Knecht für ihn durch die Welt. Ja, das Gold liebte ihn. Ihm hatte es sich unterworfen. Aber was würde es beginnen, was bewirken, wenn er es fessellos, nicht mehr von seiner Hand gebändigt in der Welt zurückließ? Ein kurzer, aber über alle Maßen heftiger Hustenanfall kam über ihn und schüttelte ihn, dass er meinte, vergehen zu müssen. Und als er vorüber war, da hatte sich das Tüchlein in seiner Hand rot gefärbt. Und wie er die Flecken Blutes sah, kam ein Verwundern über ihn, dass er noch lebte. Es schien ihm, als wäre er schon lange an das Ende seines Daseins gelangt. Aber das Sterben war ihm verwehrt. Der hohe Rabbi Löw, die Leuchte der Verbannung, das Kleinod Israels, er, der einzige seiner Zeit, war eines Nachts in seiner Kammer gesessen und hatte in den heiligen Büchern gelesen, in denen die Geheimnisse Gottes aufgezeichnet sind. Da war das Wachsstümpfchen, das seine Kammer erhellte, zu Ende gebrannt. Sein Licht knisterte und flackerte und war im Erlöschen. Und es gab kein anderes Wachslicht in des hohen Rabbis Haus. So sprach der hohe Rabbi sein Zauberwort über das verzehrte Lichtlein. Er beschwor es bei den 10 Namen, dass es nicht erlöschen sollte. Und es gehorchte. Ruhig und still brannte das Stümpfchen weiter und gab sein Licht die ganze Nacht hindurch, dass der hohe Rabbi in die Geheimnisse Gottes eindringen konnte, und erst als es heller Tag geworden war, erlosch es und verging in nichts. War er, der Mordechai Meisel, nicht auch solch ein verzehrtes Lichtlein, das lange schon erloschen sein sollte und dennoch weiter brannte? »Warum lässt Gott mich nicht erlöschen? Warum lebe ich?« fragte er sich, während er noch immer auf das von seinem Blut benetzte Tüchlein in seiner Hand blickte. »Wozu bedarf Gott meiner noch in dieser Welt?« Es klopfte. Der Mordechai Meißel verbarg das Tüchlein. Der Mendel ließ den Philipp Lang in die Stube treten, und der Mordechai Meißel ging seinem Gast, wie es die Sitte vorschrieb, bis 2 Schritte vor die Türe entgegen, um ihn zu bewillkommnen. Der Philipp Lang war ein großer, hagerer Mann. Er überragte den Mordechai Meißel, wie er vor ihm stand, um eines Hauptes Länge. Sein Haar und Bart waren leicht ergraut. Er trug sich auf spanische Art, und über seiner Brust hing an einer goldenen Kette das Bildnis der Madonna von Loreto. Wie er eintrat, streifte sein Blick die 4 versiegelten Beutel und die Geldanweisungen, die auf dem Tisch lagen, und er erwog, wie schon so oft an diesem Tag, welche Summe nötig sein würde, um den Kaiser für diesmal zufriedenzustellen. Das griechische Marmorbildwerk, das der Kaiser von einem Antiquar in Rom gekauft hatte, war angekommen und musste bezahlt werden. Es gab noch andere Schulden, die waren weniger drückend. Doch der Kaiser gedachte auch noch, das Dürerbildnis zu kaufen, die Anbetung der Könige aus der Allerheiligenkirche in Wittenberg, die ihm der Magistrat dieser Stadt angeboten hatte. Seine Worte verrieten nicht, welche Gedanken ihn beschäftigten. Er sagte zum Meißel, »Ich hoffe, ich komme nicht zur Unzeit. Draußen stürmt's, es wird gleich Regen geben. Und wie steht es um meines werten Freundes Befinden?« Er hatte die Hand des Mordechai Meißel ergriffen und hielt sie so, dass er den Pulsschlag fühlen und prüfen konnte. »Er fühlt sich gar nicht wohl«, stellte er fest. »Der Puls ist sehr behende, es ist sicherlich Fieber da.« Wenn der Mordechai Meißel nach seinem Befinden gefragt wurde, gab er immer die gleiche Antwort, die nichts besagte. Wie es in Wahrheit um ihn stand, verriet er keinem. »Es ist gut, ich danke euch, es ist recht gut«, sagte er. »Was von meiner Krankheit heute noch übrig ist, wird morgen verschwunden sein.« Und er löste seine Hand aus der des kaiserlichen Kammerdieners. Der Philipp Lang sah ihn an und machte im Stillen seine Prognosis. Da war kein Zweifel. In diesem abgezehrten Körper war nicht mehr die Kraft, wieder die zehrende Krankheit und die drohende Auflösung zu kämpfen. Morgen konnte er seinem Herrn vermelden, dass er nicht lange mehr, nicht länger als 2 Wochen oder 3, auf den geheimen Schatz zu warten haben werde, auf die Dukaten und die Doppeldukaten, die Rosennobels und die Dublonen. Und nicht die Hälfte, nein, das Ganze. Alles, was der Meißeljude an Geld und Gut hinterließ, musste nach dem Plan und Willen des Philipp Lang dem Kaiser gehören. Denn ein Löwe und der Kaiser, die teilen mit keinem. Zum Meißel sagte er, »Ja, wir müssen dessen froh sein, dass wir just in diesen Zeiten leben, in denen die Ärzte so viele und herrliche Erfindungen gemacht haben, deren sie sich zu unserem Wohle zu bedienen wissen.« »Ja, das ist gut«, meinte der Meißel. »Doch ich bedarf der Hilfe der Ärzte nicht. Es geht mir alle Tage besser und besser.« »Das sind gute Nachrichten, und ich werde sie mit Freuden meinem allergnädigsten Herrn vermelden«, erklärte der Philipp Lang. »Mein allergnädigster Herr hat mir strengstens aufgetragen, euch treulich zu ermahnen, dass ihr gute Achtung auf eure Gesundheit haben und euch wohl pflegen sollt.« »Das werde ich tun in schuldiger Observanz der allerhöchsten Befehle«, sagte der Mordechai Meißel. »Mögen seiner Majestät Leben, Ruhm und Friede gemehrt werden vom Herrn der Welt.« Und nun, da von beiden Seiten der Höflichkeit und dem Brauch Genüge getan war, begannen sie von den Geschäften zu sprechen. Gegen Mitternacht, als sie nach langem Unterhandeln einig geworden waren, trug der Mendel Wein und kalte Küche auf und heiße in Öl gebackene Mandelkuchen, die er des Nachts aus dem Backhaus geholt hatte. Und der Philipp Lang erzählte, während er mit Behagen aß und trank, von der kaiserlichen Hofhaltung, wie es da oftmals sonderbar zugehe. Dass des Kaisers Kammerherr, ein Baron Palfi, sich einen Diener hielt, der an seiner Stelle, so oft es Ärger gab, auf die abscheulichste Art fluchen musste, denn der Baron selbst sei dazu zu gottesfürchtig. Von dem spanischen Gesandten am kaiserlichen Hof, dem Don Balthasar de Zuniga, wisse jedermann, dass er seine schöne und junge Frau alle Woche mit einer anderen Weibsperson betrüge. Doch lasse er sich niemals mit einer ein, die auf den Namen Maria getauft sei, denn damit könnte er, wie er meinte, die heilige Jungfrau beleidigen. Zwei gelehrte Herren an des Kaisers Hof, der Martin Ruland, der das Perpetuum mobile anfertigte, und der Italiener Di Giorgio, der die großen parabolischen Spiegel schliff, die lägen miteinander im Streit, weil jeder von den beiden sich einbilde, der andere empfange für seine Dienste ein höheres Relutum als er selbst. Und wenn sie einander in den Weg liefen, so gäben sie einander mehr Ehrentitel, als das deutsche und das welsche Alphabet zusammen Buchstaben habe. Da käme es von der einen Seite Betrüger, Hans Narr, Lumpenhund, Hurenbock und von der anderen Birbone, Furfante, Mascalzone, Furbo. Und dabei bliebe der Kaiser dem einen wie dem anderen seit Jahren das umstrittene Relutum schuldig. Der junge Graf Kevenhüller, Leutnant in des Kaisers berittener Leibgarde, sei aus dem Türkenkrieg mit einem Säbelhieb quer über den Hals zurückgekommen, der ihm die Sehnen zerschnitten habe. Und so trage er, um den Kopf zu stützen, ein Halsband von Silber. Und wie er nun an der Offizierstafel darüber geklagt habe, wie schwer die Zeiten seien, und wenn einer heute ginge, sich in der Stadt zu vergnügen, so sei des Geldes lange nicht genug, so teuer seien alle Dinge. Da habe sein Gegenüber, ein Hauptmann von den Hakenschützen, ihm zugerufen, »Verpfänd deinen Hals, du Narr, so kannst du zu deinen Huren laufen«, und darüber sei es zu einer Schlägerei gekommen.